1. Dies ist der Stammbaum Jesu Christi, der Allsnach kom Davids und Abrahams gilt. 2. Abraham zeugt Isaac, Isaac zeugt Jacob, Jacob wiederum zeugt Judah und dessen Brüder. 3. Judah zeugt Perez und Sire mit Thamar, Perez zeugt Hesron, und Hesron zeugt Aram. 4. Aram zeugt Aminadab, Aminadab zeugt Nahesson, Nahesson zeugt Salmon. 5. Salmon zeugt Boaz mit Rahab, Boaz zeugt Obed mit Ruth, Obed zeugt Isai. 6. Isai zeugt David, den König, David wiederum zeugt Salomo mit der Frau des Uriah. 7. Salomo zeugt Rehabim, Rehabim zeugt Abia, Abia zeugt Asa. 8. Asa zeugt Josaphat, Josaphat zeugt Joram, Joram zeugt Uzziah. 9. Uzziah zeugt Jotham, Jotham zeugt Ahaz, Ahaz zeugt Hizkiah. 10. Hizkiah zeugt Manas, Manas zeugt Amos, Amos zeugt Josiah. 11. Josiah zeugt Jeconiah und dessen Brüder zur Zeit des Babylonischen Exils. 12. Nach dem Babylonischen Exil zeugt Jeconiah Selathiel, und Selathiel zeugt Zerubbabel. 13. Zerubbabel zeugt Abiad, Abiad zeugt Eliakim, Eliakim zeugt Azza. 14. Azza zeugt Zadok, Zadok zeugt Ochim, Ochim zeugt Eliud. 15. Eliud zeugt Eliezer, Eliezer zeugt Mattan, Mattan zeugt Jacob. 16. Jacob zeugt Joseph, den Mann Marias, aus der Jesus geboren word, der Auch Christus genannt word. 17. Insgesamt gab es somit wir sein Generationen von Abraham bis David, weitere wir sein Generationen von David bis zum Babylonischen Exil und schließlich wir sein Generationen von Babylonischen Exil bis zu Christus. 18. Die Geburt Jesu Christi erreinigt sich folgendermaßen, Saint Mutter Maria war mit Joseph verlobt. Doch bever sie zusammenlebten, stellte sich heraus, dass sie durch den Heiligen Geist schwanger war. 19. Die Joseph, verlobte, ein rechtschaffener Mann war und sie nicht öffentlich bloßstellen wollte, beabsichtigte sich heimlich von zu trennen. 20. Warend dies Gedanken erwog, jenem im Traum ein Engel des Herrn und sprach, Joseph, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, Dane Frau, zu dir zu nehmen, denn das Kind in ihrem Leib ist vom Heiligen Geist, 21. Sie wird einen Sohn geboren und du sollst ihm den Namen Jesus geben, den wird sein Volk von ihren Sünden erretten, 22. All dies Gesche, damit sich erfüllt, was der Herr durch den Propheten verkündet hat, 23. Sieh, ein Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn geboren, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, was übersetzt Gott mit uns bedeutet. 24. Als Joseph aus dem Schlaf erwacht, handelte Jemus der Anweisung des Engels des Herrn und nahm seine Frau zu sich. 25. Er hat keinen ehelichen Werker mit bis sie ihren Sohn geboren hat, und er gab ihm den Namen Jesus.